Wer Luzifer beschwören möchte, der stelle sich in den Zauberkreis, der nach genauen kunstfertigen Regeln auf dem Boden befestigt ist, und rufe: Kaiser Luzifer, Fürst und Gebieter rebellischer Geister, ich flehe dich an, deine Wohnung jetzt zu verlassen, in welchem Teile der Welt sie sich auch befinden möge, hier nachzukommen und mit mir zu sprechen. Willst du jedoch meiner Bitte nicht Gehör schenken, so befehle ich dir und beschwöre ich dich im Namen des großen, lebendigen und dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, augenblicklich hier zu erscheinen, und zwar ohne Verbreitung irgendeines üblen Geruches, und mir zu antworten mit lauter und deutlicher Stimme auf alles, was ich dich fragen werde, Punkt für Punkt. O erhabener Vater der Lüge! Solltest du es aber nicht wollen, so werde ich dich dazu zwingen. Erscheine, Luzifer, erscheine! Gehorche, Luzifer, gehorche! Oder durch die Allgewalt des Zauberstabes sollst du verdammt werden zu neuen ewigen Qualen. Erscheine, Luzifer, gehorche! Nach mehreren Anrufen wird Luzifer schließlich erscheinen und es ergibt sich folgendes Gespräch.